Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Am 22. April 1892 wird in Paris der Herausgeber der Wochenzeitschrift L'An dehors, Alphonse Galot de la Pérouse, genannt So Daxa, wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung verhaftet und im Gefängnis von Mazas in Untersuchungshaft genommen. Er weigert sich in den Verhören, Fragen zu beantworten oder etwas zu unterschreiben, wird in Isolationshaft gehalten, ohne dass seine Familie oder sein Anwalt ihn besuchen können, und nach einem Monat vorläufig entlassen. Unsere arme Freiheit, immer noch vorläufig, bemerkt er beim Verlassen des Gefängnisses ironisch. Nach weiteren Veröffentlichungen, in denen er insbesondere die Strafverfolgungsbehörden kritisiert, droht So Daxa schon kurze Zeit später erneut die Verhaftung. Um dieser zu entgehen, verlässt er Frankreich und reist nach England, wo er als Beobachter am Internationalen Bergarbeiterkongress in London teilnimmt. Eines Morgens dann besteigt er in Blackwall im Londoner East End, ohne große Überlegungen, wie er sagt, ein Schiff nach Rotterdam. Er fährt auf einem Frachtschiff den Rhein hinauf durch Deutschland, besteigt einen Zug nach Mailand, beobachtet dort den Strafprozess gegen anarchistische Demonstrantinnen, wird in Turin verhaftet, nach Österreich abgeschoben und reist schließlich über Triest per Schiff weiter nach Griechenland und Istanbul. Hören Sie heute die dritte Fortsetzung seiner autobiografischen Erzählung »Leben ohne zu warten« von Mazas nach Jerusalem. Viel Vergnügen! »17 Grad« vorgelesen. Heute »Leben ohne zu warten« von Mazas nach Jerusalem von So Daxa. Vierter Teil. Ein Spion. Trotz der eher selten um den Fes gebundenen Turbane und der diskreten Jaschmaks der Frauen entspricht Konstantinopel mit seinen schlammigen Straßen nicht dem Orient, den man sich vorgestellt hat. Es ist der Osten Europas und weiter nichts. Sollte die asiatische Türkei anders sein? Ganz sicher, mit Damaskus und Jerusalem, obwohl diese Nekropole spezielle Erinnerungen hervorrufen. Aber wahrscheinlich tritt die eigentliche warme Erscheinung des Orients erst an den vom Indischen Ozean umspülten Ufern hervor. Bevor ich Konstantinopel verließ, wollte ich mir den Bosporus ansehen und, als wohlwollender Tourist, meine Hände ins Schwarze Meer tauchen. Der Bosporus liegt wie ein breiter Fluss und manchmal an einer brüsken Biegung wie ein See, ein von üppigen Hügeln umgebener Talkessel, ausgebreitet da. Die Dörfer, die am Weg liegen, Terapia, Buyuktere, Kavaka, sind eine von der Sonne beschienene wahre Freude im Grünen. Kavaka in Anatolien ist die letzte Ortschaft auf der asiatischen Seite vor den Ausläufern der Meerenge. Die Cholera, die zurzeit in Trebisonde wütet, zwingt allen, die vom Schwarzen Meer herkommen, eine Quarantäne auf. Weiter als nach Kavaka zu reisen, würde bei der Rückfahrt einen Lazarettaufenthalt bedeuten. Das Schiff fährt nicht weiter. Zu Lande, auf den Straßen oder eher auf den Wegen im Gebirge, die zum Meer führen, hat man eine von Soldaten bewachten sanitären Gürtel gezogen. Hier heißt es nicht nur, dass man die Quarantäne nicht durchbrechen darf, sondern dieser besonders befestigte Ort ist außerdem ein strategischer Punkt, den die Türken eifersüchtig bewachen. Ich wollte aber dennoch gerne passieren. Dieser Wunsch, für einen kurzen Augenblick, bevor ich kehrt mache, die sandigen Ufer des Schwarzen Meeres zu betreten, ist zweifellos eine Kinderei. Mich hat er tyrannisch erfasst, und da die Wege bis auf einen Hohlweg, der als ungangbar bezeichnet wird, bewacht sind, nehme ich den Weg des Gewitterregens. Der steile Abhang ist wie geätzt. Die verkrümmten Bäumchen sind ein unsicherer Halt. Ich gleite aus, halte mich an Ästen fest, setze meinen Fuß auf Gestein, das sich oft, um mich zu begleiten, zu höflich losmacht. Nach einer halben Stunde abwechslungsreicher Gymnastik mit Abspringen, Zerkratzen und Zerreißen verspüre ich, in der Talschlucht angekommen, eine positive Erleichterung. Dieses angenehme Gefühl hält nicht lange an. Ein Posten steht mir gegenüber, hält mich an, schreit und kreuzt das Bajonett. Auf sein Rufen hin kommen aus einer naheliegenden, im Unterholz versteckten Hütte andere Soldaten angelaufen. Das ist der Alarmzustand eines Postens. Ich kann mich nicht verständlich machen, man nimmt mich fest. In Konstantinopel, wohin man mich mit starkem Geleit zurückbrachte, gibt man mir, ein paar Stunden später, unerwartete Erklärungen. Ich hätte versucht, die Wachsamkeit der mit der Bewachung eines Pulverturms des Rumeli-Fortes beauftragten Männer zu täuschen. Mein Ziel: Spionage. Spion. Und darüber hinaus russischer Spion, bitte sehr. Ich würde mich jetzt noch amüsieren, wenn es sich dabei nicht um die Ursache meines Missgeschicks gehandelt hätte, welches mir, um diese Zeilen zu schreiben, die Freizeit des Gefängnisses verschafft hat. Nachdem man mich mit einiger Beharrlichkeit auf Russisch verhört hatte, versuchte man es auf Französisch und alles wurde klar. Aber man forderte Papiere. Ich wies überzeugend nach, dass ich mit der Regierung meines Landes so schlecht stand, dass man diese nicht verdächtigen könnte, mich mit Missionen zu beauftragen. Nachdem mein Inkognito enthüllt, meine Identität aufgedeckt und zweifellos die Aufmerksamkeit des französischen Konsuls geweckt war, hielt ich es für besser, meine Abreise zu beschleunigen. Ich nahm das erste Schiff, welches die Levante anlief. Ich hatte vor, nach Jaffa zu reisen, um von dort aus auf dem Landweg Palästina zu besuchen. Ich hoffte, die geweckte, unliebsame Aufmerksamkeit noch besser in die Irre führen zu können, indem ich ostentativ meinen Platz für Jaffa reservierte, wohin ich mich aber nicht unmittelbar begab. Tatsächlich ging das Schiff, welches ich auswählte, zunächst in Mytilene, Smyrna, Chio, Rhodos, Zypern, Beirut vor Anker und hatte Anschluss zu anderen Dampfern, auf denen meine Fahrkarte einen Monat lang gültig war. Ich würde diese Gelegenheit zur größten Freude meiner in bewegte Horizonte verliebten Reise nützen. An Bord waren das Vordeck, die Brücke und das Zwischendeck von Türken in Beschlag genommen, deren überhandnehmendes Malas sich auf Matten, Teppichen und Matratzen ganz nach ihrer Laune ausbreiteten, um die Inbesitznahme der Lagerstätte eines jeden durch die Abgrenzung mit Koffern unter Beweis zu stellen. Das Schiff quoll im wahrsten Sinne des Wortes von einer hitzigen Bevölkerung über, die sich in einem Gemisch von Farben und Gekreische einrichtete. Ein sehr schmaler Durchgang wurde freigehalten und trotzdem musste man aufmerksam den Fußhaken stellenden Hindernissen ausweichen. Ich suchte einen kleinen Platz für mich, um meine Decke für die Nacht auszubreiten. Das war nicht leicht, die Versammlung schien Rumi-feindlich. Ich hatte einen lärmenden Erfolg, als ich mich kühn auf einen engen Platz zwängte, den man zwischen einem feierlichen Rabbi mit Korkenzieherbart und drei schönen und verschüchterten Armenierinnen freigelassen hatte. Sie ließen sich nur langsam zähmen, und um nichts zu überstürzen, vermied ich es zunächst, sie allzu sehr anzusehen. Stehend betrachtete ich von meinem eroberten Platz aus andere Launige, die Wellen. Bei der Ausfahrt aus dem Marmara-Meer strotzt die Dardanelle von Befestigungen und Kanonen, wie auf der anderen Seite von Konstantinopel Kavaka, ein bewaffnetes Beobachtungsschiff auf dem Schwarzen Meer. Wir passieren Tenedo, wir streifen Mytilene, einst Lesbos, das mit dem Alter tugendhaft geworden ist, und das ist viel weniger pittoresk. In Smyrna habe ich einige Tage verbracht. Moscheen und Basare, ein verkleinertes Istanbul aber mit einer Besonderheit. Auf den Straßen aus breiten Steinplatten sieht man den schreitenden Rhythmus der Kamele. Die Stadt, deren Häuser mit roten Ziegelsteinen gedeckt sind, ist nur wegen des alten Schlosses sehenswert, das sie überragt, das Castel dei Genovesi, eine prächtige Ruine mit Türmchen wie vom Blitz getroffen. Es kamen dann Chios, Samos und die Inselgruppen, die so aussehen, als ob sie durch große Mühlenarme mit weißem Segeltuch miteinander in Verbindung stünden. Rhodos, von gezackten Mauern umgeben, Die verschlossene Stadt liegt wie eingeschlafen hinter ihren spitzbogenförmigen Toren. Die Ritterstraße, deren Häuser mit Chimären verzierte Wasserspender haben und auf den Fassaden Wappen und Sprüche, das Kreuz Jerusalems und Maltas. Wenn der Orden Spuren hinterlassen hat, wird die Geschichte zur Legende über den berühmten Koloss. Man weiß nicht einmal, wo er die ehernen Füße hinsetzte. In Zypern haben die Kriegsmönche nur wenig Andenken hinterlassen, es sei denn, man wolle die granatroten Komturei-Weine als solche bezeichnen. Kein Nachklang der Vergangenheit. Keine lokalen Eigentümlichkeiten, die Engländer haben sich eingebürgert. Man trifft rote Waffenröcke, die Straßen heißen Street oder Road und ein Fahrrad hat mich aus meiner Träumerei gehupt. An einem der darauffolgenden Morgen hielt das Schiff vor Beirut. Die kupfer- und goldfarben glänzende Sonne ging über dem verschneiten Libanon auf. Als ich meine Füße aufs Land setzte, war ich immer noch wie geblendet. Bald wurde aber das Auge wieder lebendig in dem Licht, dessen Glanz durch die quer über die Straßen gespannten Leinen gedämpft wurde. Unter den steinernen Arkaden in den Gassen war es frisch und schattig, frisch wie in einem Keller, im feuchten und grünen Schatten eines bemoosten Gewölbes. Das ist im Viertel von Alt-Beirut. Es gibt aber auch die moderne Stadt, über die nichts zu berichten ist. Ein Unterpräfekturplatz mit einem Musikpavillon und die Straße dehnt ihre verstaubte Schleife nach Damaskus aus. Leider musste ich allzu schnell zum Schiff zurück, andernfalls hätte ich eine Woche lang auf den nächsten Dampfer warten müssen. Immer noch die Piasta-Frage. Ein schlecht versorgter Spion. Je mehr ich mich dem Ziel näherte, desto ungeduldiger sehnte ich mich übrigens danach, in Jaffa zu landen und die Umgebung von Jerusalem auskundschaften zu können. Ich, Konsul. Jaffa. Während die Anker geworfen wurden, kam eine kleine Flotte von robusten Booten an den Dampfer herangerudert. Die kleine Flotte tanzte auf der launischen, rollenden See. Die Boote manövrierten sich möglichst nah an das Schiff und die Fährleute schrien, gestikulierten und gaben sich alle Mühe, die Aufmerksamkeit der Passagiere am Bug auf sich zu lenken. Diese guten Jerusalem-Pilger, die als unerfahrene und wenig gelassene Reisende schon ihre Beförderung an Land aushandelten. Nach der Ankerung und dem Hinablassen des Fallrebs wurde dann das Schiff im ganzen gewalttätigen Sinne des Wortes geentert. Es war wirklich so, als ob Seeräuber es gestürmt hätten. In einem großen Durcheinander stürmten die Fährleute das Deck, diese langen, sonnengebräunten Burschen mit hellen Anzügen und nackten Beinen schwärmten in alle Richtungen aus, rissen das Reisegepäck mit Gewalt an sich und nahmen die Passagiere in Beschlag, indem sie sie an den Kleidern packten, sie mitschleiften und sich um sie rissen. Jeder schimpfte und versprach, billiger zu sein als sein Kollege, so dass die sanften Pilger ganz verwirrt und bestürzt waren. Ich konnte zusehen, wie ein ehrwürdiger Pope aus Odessa, der seinen jungen Sohn mit den Armen umschlungen hielt, ob er wollte oder nicht, zu einem der Boote mitgerissen wurde, während man seine Frau gewaltsam in ein anderes brachte und seine kleine Tochter, die vor Angst einen blutroten Kopf hatte, in einem dritten herzzerreißend schrie. Der Kommandant blieb ruhig mit einigen privilegierten Passagieren der ersten Klasse auf der Brücke und lächelte. Das Schauspiel amüsierte ihn sehr. Die armen Leute wurden verladen. Ich hatte mich in ein Boot geworfen, das die gewinnsüchtigen Fährleute weiter beladen wollten, obwohl es jetzt voll war. Wir waren aber von den Wellen so durcheinander geworfen, dass sie sich doch entschlossen, abzuhauen. Fünf aufrecht stehende Männer ruderten rhythmisch mit den breiten Stangen, begleitet von einer Art kehligem Gesang, der manchmal wie ein wilder Notruf klang, wenn größte von weit hoch herunterfallende Wogen uns in tiefste Abgründe stürzten. In diesem heftigen Schaukeln versuchte der Bootsbesitzer, uns zu prellen. Unter dem Vorwand des schweren Wetters wollte er uns den doppelten Preis bezahlen lassen, und zwar sofort. Er ging sehr gewandt von einem zum anderen. Eine einzige falsche Bewegung hätte genügt und wir alle wären gekentert. Einige Wochen vorher waren 28 Personen dort, auf diese Weise am Klippengürtel ertrunken. Jaffa kündigte sich als ein eher ungastlicher Ort an. Endlich erreichten wir die steile Küste. Ich sprang aus dem Boot. Kaum hatte ich den Fuß aufs Land gesetzt, als ungefähr 10 Männer, Türken und Levantiner, mich umstellten und aufforderten, ihnen zu folgen. Wohin? Das würde ich schon merken. Ich zögerte, sie packten mich. Es wäre kindisch gewesen, Widerstand zu leisten, die türkische Polizei um Hilfe rufen. Sie stand billigend da und war sogar bereit, diesen Leuten Beistand zu leisten. Ich ging also in der Mitte dieses sonderbaren Geleits durch die steilen, engen Straßen bis zur Oberstadt. Letzten Endes, was hatte ich zu befürchten? Alles würde sich aufklären, bloß ein zusätzliches Abenteuer, vielleicht diesmal ein lustiges. Als wir vor einem großen Gebäude angekommen waren, auf dem die französische Fahne flatterte, sagte man zu mir: Hier ist es, kommen Sie, das ist das Krankenhaus. Es war tatsächlich das Krankenhaus. Eine offensichtlich im Voraus benachrichtigte Schwester hieß mich im Sprechzimmer willkommen, wo sich schon der Anstaltsgeistliche und ein Dominikaner-Missionar befanden, der mit seinem Fez und seinem weißen Kostüm mit den schweren Falten edel wie ein Kalif aussah. Sie sagten »Guten Tag« und ich wartete in der Stille dieser Inszenierung, die meine Neugier stark entfachte. Wie ein Wirbelwind kam jemand herein, mit einem goldbestickten Barett auf dem Ohr und einer Hundepeitsche in der rechten Hand. »Ich, Konsul, verhaften Sie!« All das war einfach verrückt. Was? Sollte dieser von mir gestikulierende Halbwilde, diese groteske Erscheinung, Frankreich vertreten? Unser Konsul sprach also nicht einmal meine Sprache. Ich wurde auf Kauderwelsch festgenommen. Und warum wurde ich verhaftet? Warum nahm man nicht dort fest, kurz vor Jerusalem? Das erklärte mir der Mann in seinem radebrechenden Dialekt. Er habe Anweisungen. Alle Konsuln der Levante hätten den Befehl bekommen, meine Person festzusetzen. Meine Ankunft sei angekündigt worden. In Port Said, in Alexandria oder in den barbaresken Provinzen wäre mir dasselbe passiert. Man hätte meinen Steckbrief. Man wüsste weiter, dass ich wegen Anstiftung zum Mord verurteilt sei. »Sie, großer, böser Mensch«, war sein Schlusswort. Vertrauen haben nur die Narren. Laute, bewaffnete Kerle mit vielen Tressen kamen herein. Aus dem Sprechzimmer, in dem der einheimische Konsul mir meine Festnahme bekannt gegeben hatte, wurde ein Polizeirevier. Der Missionar und der Geistliche blieben stillschweigend und verlegen stehen, als bestellte Zeugen. Ich gratulierte ihnen zu dieser Rolle. Das vielleicht subventionierte Krankenhaus sei für einen Hinterhalt geeignet. Kawasse und Rogmans in Paradeuniform, diese Art Janitscharen der Konsuln, kamen zu mir und durchsuchten mich. Geld und Personalien, Briefe von Freunden und Reisenotizen wurden mir abgenommen, man entriss mir meine Reisetasche, und zwar mit solcher Brutalität, dass ich einen Augenblick die Geduld verlor und einen Rogman mit einer Ohrfeige zurückdrängte. Die darauffolgende Rauferei war für meine Kleider ziemlich grausam, sowie für meinen Hut, den sie deformierten. Auch eine gute Handvoll Haare verlor ich dabei. Die Leute des Konsulats schleppten mich durch die Krankenhausgärten bis zu einem Pavillon, wo ich in einem fest vergitterten Raum eingeschlossen wurde. Der sonderbare Diplomat mit dem lustigen Jargon kam hinter die Gitter, um mich zu verhöhnen. Ich sei sehr im Unrecht, nicht zufrieden zu sein. Frankreich sei im Orient mächtig. Alles sei ordnungsgemäß, ich sei gemäß guten, alten Verträgen festgenommen worden. Die Kapitulationen, erinnern Sie sich. Ein Abkommen der Hohen Pforte mit dem großen François dem I. 14 Tage blieb ich in meiner Zelle und wurde scharf im Auge behalten. Man hatte diesen Raum deswegen gewählt, weil man ihn für sicherer als das Gefängnis hielt. Ich wurde auf eine schmeichelhafte Art mit einem großen Aufwand von Vorsichtsmaßnahmen umgeben. Unweit von meinem Zimmer hatten die Janitscharen ihr Zelt aufgeschlagen und ich konnte ihnen zuhören, wie sie bis spät in die Nacht ihr eintöniges Lied sangen. Ich konnte auch sehen, wie einer von ihnen mit gleißendem Säbel vor meinem Fenster auf- und abging. Manchmal erspähte ich unter den Palmen in den Gartenalleen eine weiße Haube, die schnell wieder verschwand. Man hätte glauben können, es seien große, durch Blicke verscheuchte Vögel. Alle Tage waren gleichförmig und ohne die Illusionen eines besseren Morgens. Mein Schicksal war leider allzu deutlich sichtbar. Bald würde ein Schiff mich ohne weitere Umstände fortbringen. Es war eine Auslieferung. Wegen Pressevergehens ausgeliefert, wegen François dem I. Und in Aussicht stand die Heimat, die mich wieder in ihre Arme schließen wollte, in ihre Gefängnismauern. Die Flucht. Das Postschiff aus Frankreich war für den folgenden Tag angekündigt. Es war aber so schlechtes Wetter, dass es Jaffa vielleicht nicht anlaufen könnte. Dann würde ich weitere 14 Tage unter der Obhut der Janitscharen verbleiben. Es wurde Nacht, ohne dass der Wind sich gelegt hätte, der heulend die langen Stämme der Bananenbäume zerbrach, wie er es auf offener See wohl mit den Masten tat. Trotz des Sturmes ging der wachhabende Türke weiter um den Pavillon herum mit dem Säbel in der Faust. Erst als um 11 Uhr eine Regenflut niederprasselte, flüchtete sich der Wachposten unter das Zelt, in dem seine Kollegen mindestens zum 20. Mal die kleine Tasse dickflüssigen Kaffees leerten. Dann machte ich mit einer dem eisernen Bett entnommenen Stange ruhig das Loch in der Wand wieder frei, wodurch wahrscheinlich früher ein Ofenrohr ging. Dieses Loch war nur schlecht geflickt, ich vergrößerte es. Manchmal rollte etwas Schutt auf den Boden, aber der ununterbrochen niederfallende Regen, der gegen die Zeltbahn peitschte, machte meine Wächter taub. Ich beeilte mich nicht und hielt sogar ab und zu inne, um mir eine Zigarette anzuzünden. Ich sah mir selbst bei meiner Flucht zu. So ist es. Die größte Belustigung im Leben ist diejenige, die man sich selbst gönnt, indem man sich sozusagen spaltet. Und ich dachte dabei an andere Fluchtversuche, ohne diese allzu tragisch zu nehmen. Vor allem war ich neugierig. Ich hatte die Lampe heruntergeschraubt, so dass sie nur noch ein Nachtlicht ausstrahlte, und ging jetzt mit großen, entschlossenen Schlägen auf die Öffnung los. Die eiserne Stange benützte ich bald als einen Hebel und bald als einen kräftigen, stoßenden Rambock. Es gab ein riesiges Gepolter, eine Lawine von Kupfer und altem Eisen. Ich bin ertappt. Aber nein. Im Nebenzimmer hatte ein herunterfallender Backstein das ganze Küchengerät umgeworfen, und trotzdem hatten sich die Männer im Zelt nicht gerührt. Schon konnte ich meinen Kopf durch die gewonnene Öffnung wagen. Das Nebenzimmer war eine Art Küche und Essraum, in dem wahrscheinlich die Schwestern ihre Mahlzeiten einnahmen. Noch einige Anstrengungen und das Loch war breit genug, um mich durchzulassen. Es konnte wohl eins sein. Doch die Tür des Essraums war zugeschlossen. Ich war also nur von einer Zelle in die andere übergewechselt. Glücklicherweise war eins der hohen Fenster nicht vergittert, sodass ich nur geräuschlos auf den eingeweichten Gartenboden hinauszuspringen brauchte. Ach, wenn man zum ersten Mal die frische Luft einatmet. Was für ein Gefühl der Freude, trotz strömenden Regens. Und was für eine Art Erstaunen über den Erfolg. Ein übrigens noch nicht endgültiger Erfolg, da die Ringmauer eine stolze Höhe hatte. Ich konnte mich in der Dunkelheit schlecht orientieren, die vielleicht durch den einzigen blassen Strahl der flackernden Lampe unter dem Zelt noch verwirrender war. Im Finstern herumtastend stolperte ich und blieb plötzlich stehen, ganz unbeweglich. Zum Verwechseln mit den umherstehenden Dingen, ging dann doch weiter, kam zu einem Schuppen, wo Holz aufgeschichtet war. Ich kletterte darauf und konnte mit erhobenen Armen die Kante der Mauer erreichen. Glasscherben machten meine Finger blutig. Es gelang mir jedoch, mich hochzuziehen, und ich lag bald auf der schmalen Kante langgestreckt, wobei ich mir Körper und Beine aufkratzte. 5 oder 6 Meter unter mir war die Straße. Ich blieb im Regen liegen wie zu einer Rast. Das Krankenhaus hob sich durch seine gewaltige, dunklere Masse hervor. Ich konnte immer noch den Pavillon erkennen, aus dem ich gerade ausgebrochen war, und weiter unten die Janitscharen, die unter dem Zelt in ermüdeten Haltungen kauerten. Es war ein seltsames Schauspiel. Dann blickte ich wieder auf den breiten, diskreten und stillen Weg. 5 Meter. Ich musste. Ich ließ mich also vertrauensvoll zu dieser Freundin herunterfallen, der großen Landstraße. Ihr Empfang war hart. Ich hinkte beim Aufstehen, das gab sich aber bei den ersten Schritten. Ich war frei. Jerusalem. Ich irrte auf gut Glück durch die stürmische Nacht. Ich ging sehr schnell, da ich manchmal zu hören glaubte, wie die Janitscharen mich verfolgten. Es war aber nur der Wind, der vom Meer blies, oder das Echo meiner eigenen Schritte in der schlafenden Stadt. Ich durchstreifte Jaffa eilig, und während ich den Schatten der niedrigen Häuser suchte und die kurzen, steilen Fußwege und Gassen hinabeilte, hämmerte sich mir die Frage ein: Was tun? Allmählich heiterte sich der Himmel auf, der Regen hörte auf, der bleiche Tag brach an. Ich befand mich auf den steilen Felsen am Meeresufer und sah auf offener See zwei Schiffe liegen, einen französischen Dampfer und ein Segelschiff mit englischer Fahne. Das war meine Rettung. Aber es war kein Fährmann an der Küste zu sehen und die ersten einheimischen Bauern machten sich schon zur Arbeit auf. Es war ein bedrohliches Erwachen. Was tun? Ein Mann sprach mich an und ich verstand nicht, was er mir sagte. Ich würde auffallen und man würde mich denunzieren. Kein Europäer kann in dieser Gegend herumlaufen, ohne zwangsläufig die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Außerdem war jetzt zweifellos meine Flucht bemerkt worden. Die Jagd hatte schon begonnen. Ich musste fliehen und mich beeilen. Ich ging den steilen Abhang der wie ein Amphitheater gebauten Stadt wieder hinauf. Ich beabsichtigte jetzt, mich landeinwärts durchzuschlagen. So könnte ich am Ende meines Tagesmarsches Jerusalem sehen und vielleicht würde mich unter diesem Himmel, an dem der Stern der heiligen drei Könige einmal geleuchtet hatte, das Schicksal zu einem unvermuteten Zufluchtsort führen. Ich ging vorwärts. Ich verwarf den Wunsch, den Jordan und jene Ufer des Toten Meeres zu sehen, wo einst Sodom und Gomorra, die heruntergekommenen Gesellschaften, die ursprüngliche Propaganda der Tat über sich ergehen lassen mussten. Würde ich wenigstens die heilige Stadt betreten können? Von ihr fühlten sich meine Energien wie von einem Magnet angezogen. Ich ging hartnäckig auf ungewissen Wegen voran. Und ab und zu empfand ich das Bangen der so nah vor dem gelobten Land vergeblich vor Ungeduld vergehenden Hebräer. Die Fahne. Als ich die letzten Häuser erreichte und gerade meinen Weg durch die weite Ebene aus feinem Sand auf der Karawanenstraße einschlagen wollte, begegnete mir eine Gruppe von Einheimischen, die mich mit misstrauischem Blick betrachteten. Sie diskutierten und ich konnte aus ihren Gesten erkennen, dass sie tatsächlich über mich sprachen. Nachdem sie ungefähr 30 Meter weitergegangen waren, blieben sie plötzlich stehen. Und ich konnte spüren, ohne mich umzusehen, dass ihre Blicke unverwandt auf mich gerichtet waren. Nach kurzer Besprechung kehrten sie um und folgten mir schnellen Schrittes. An der Fassade eines Hauses zeigte ein altes, verfärbtes Wappen das englische Konsulat an. Die Tür war halb geöffnet, ich sprang hinein. Es war höchste Zeit. Die Leute kamen herangelaufen. Nachdem ich die Tür geschlossen hatte, stand ich vor einem ehrenhaften Semiten, der trotz der frühen Morgenstunde mit heftigen Hammerschlägen eine schwere Verpackungsarbeit verrichtete. Sein mit einer Brille verziertes Gesicht blieb gelassen. Ich entschuldigte mich. Er führte mich in eine Art Büro, eine echte Rumpelkammer, die mit aufgerissenen Kisten, Registern und Ausschusswaren überfüllt war. An den weiß gekalkten Wänden hing unter den von den Fliegen beschmutzten Preislisten und Schildern ein schreiendes Farbporträt der Königin Victoria. Mein Gastgeber, der würdige Schieber, war der getreue Konsul ihrer gnädigsten Majestät. Ich ließ mich ohne Begeisterung auf vertrauliche Mitteilungen ein. Er schüttelte den Kopf und äußerte seine Meinung nicht. Ich fuhr fort und erklärte ihm, dieser winkelfreies Territorium sei für mich der angebrachte Zufluchtsort. Es ginge um die britische Ehre. Wenn Sie etwas Geld hätten, gab er mir glattzüngig zu verstehen. Da sein Kollege mir aber bis zu den Manschettenknöpfen alles abgenommen habe, er könne nichts dafür, er fürchte sich vor dem Ärger. Außer dem französischen Dampfer, auf dem mein Platz reserviert war, gäbe es wohl vor Jaffa ein englisches Schiff. Das sei aber nicht praktisch und die Geldfrage tauchte wieder auf. Er zappelte und machte ausweichende Gesten. Er beehrte mich noch mit einigen undeutlichen, einsilbigen Worten, ging dann in den Flur zurück, öffnete die Haustür und begann wieder seine Kisten mit Nägeln zu beschlagen. Kein Mensch schlich um das Haus, ein gutes Zeichen. Es würde nicht unmöglich sein, mich bei hereinbrechender Nacht zu verkleiden und das englische Schiff zu erreichen. Dann würde man sich mit dem Kapitän verständigen können. Das Segelschiff, das wusste ich jetzt, sollte Orangen nach Glasgow verladen und Gibraltar anlaufen. Spanien hatte großen Reiz für meine Fahrt ohne Reiseplan. Trotz des zurückhaltenden Empfangs war ich entschlossen, hier auf die günstige Stunde zu warten. Die böse Miene des Händlers amüsierte mich letztlich. Mein Entschluss stand fest. Ich ließ mich auf einer Kiste im unantastbaren Konsulat nieder. Ich war müde und schlief ein. Es war ungefähr 8 Uhr, als ich durch laute Schreie aufgeweckt wurde. Der Konsul war verschwunden. Das Haus wurde von einer Bande von Türken in Burnussen überfallen. Ich erkannte zwei meiner Wächter. Die Bande schien von einem Trockmann des französischen Konsulats angeführt zu werden, der zu diesem ruhmreichen Unternehmen eine breite Trikolore auf seinem blauen Anzug mit goldenem Litzenbesatz aufgesteckt hatte. Ach, an den entfernten Ufern die Nationalfarben wiedersehen, das Weiß-Blau-Rot der Fahne. Die Ergriffenheit gewinnt Oberhand, die Augen werden feucht. Das ist die Beschützerin, die große Freundin. Als ob man das eigene Heim wiedersehen würde. Zivilisation, Fortschritt, menschliche Rechte, stolze Erinnerungen, das ritterliche Banner. Hoch die Herzen, lasst den Leierkasten spielen. Das Geleier wird altmodisch. Bald werden die von der Cook-Reiseagentur herumgeschleppten Touristen die einzigen sein, die jene sonderbare Gattung Zweifüßler verewigen, denen die Trikolore Tränen in die Augen treibt. Mitten in den malerischen Landschaften und der Natur jetzt näher nehmen die Empfindungsfähigkeiten die Banalität der Fahne besser wahr. Für das Auge selbst ist sie eine Gegenfreude im Land der magischen Szenarien. Es ist ein schreiendes Bild aus der Epinal-Ästhetik. Nun, was das Herz betrifft, sprechen wir davon. Keiner der Landstreicher, die durch die Welt gehetzt werden, weil sie zu laut gedacht haben, ähneln dem Hund, der seine Prügel liebt. Sie sind erbarmungslos mit dem Stock der symbolischen Fahne geschlagen worden und sie haben verstanden. Und wenn sie die Fahne nicht auspfeifen, so nur aus Verachtung. Zivilisation, Fortschritt, menschliche Rechte. Hier wurde das unantastbare Asyl verletzt. Das Individuum mit der Trikolore überfiel mich laut schimpfend. Seine Helfershelfer packten mich und zerrten mich aus dem Konsulat. Ich kämpfte nicht mehr, so sehr mir dabei übel wurde und dachte, sei's drum. Die triumphierenden Franco-Türken hetzten mich mit den Fäusten im Rücken. Wir stürzten und rutschten zum Ufer hinab. Hinter uns wurde die Menge größer und als wir bei den Booten anhielten, drängte sich die ganze Bevölkerung an der schmalen Küste. Die energischen Handgriffe ließen mich nicht los, zwängten das Fleisch unter meinen Kleidern ein. 10 Männer klammerten sich abergläubig an mich, als ob ich dank irgendeinem geheimnisvollen Zauber noch einmal hätte entfliehen können. Dann kam der französische Konsul, ganz außer Atem. Sachkundig lobte er das Ganze und ließ mir noch dazu die Beine fesseln. Worauf wartete man noch, um Schluss zu machen und mich an Bord zu bringen, so dass alles vorbei war? Der Konsul wurde feierlich. Man wartete auf etwas, das schon hätte hier sein müssen, das man aber zumindest in dem Boot sehen würde, das zum Abtransport des Flüchtlinges bestimmt war. Auf etwas Unentbehrliches, etwas Offizielles. Auf dieses Etwas musste ich eine Dreiviertelstunde unter den hohen Rufen eines bunten Pöbels warten. Man hatte dieses Etwas von sehr weit hergeholt, vom anderen Ende der Stadt, vom Konsulat. Es war die Fahne. Für die Mörder. Ich war auf den Bootsboden geworfen worden. Obwohl ich so gefesselt war, dass ich nur schwer atmen konnte, hatten mich die Trogmans noch zusätzlich an die kleine Bank gebunden. Ein hinten sitzender Kawas hielt die Konsulatsfahne hoch, die sich gegen den Wind bäumte. Die kurzen, heftigen und trotzigen Wellen stießen gegeneinander und schlugen weiß an die rot-gelben Klippen. Wir schaukelten zwischen den Felsriffen des Fahrwassers voran. In einem solchen Fall erblickt man, das kann ich garantieren, die Klippen ohne Freude. So zusammengeschnürt wird man von einer dummen Ängstlichkeit erfasst. Außerdem hat diese Art, im Strick eingewickelt zu reisen, 1001 Nachteil, von denen der geringste darin besteht, auf die anderen einen abscheulichen Eindruck zu machen. So sah mich die Mannschaft schief an, als man mich wie ein wenig zerbrechliches Paket an Bord des französischen Dampfers verlud. Der Wachoffizier nahm mich in Verwahrung. Mit einer echt militärischen guten Laune ließ er mich gleich losfesseln, gab die Fesseln ihren rechtmäßigen Besitzern zurück und begnügte sich damit, seinen Matrosen folgenden Befehl zu erteilen, indem er auf mich deutete: »Legt dem da Ketten an!« Es ist ein einfacher, netter Apparat, eine Stange mit zwei beweglichen Ringen, die als Fesseln für die Füße dienen. Wenn man solche Juwelen trägt, ist Liegen die angenehmste Position. Es empfiehlt sich, sich rücklings auszustrecken und jede weitere Bewegung zu vermeiden, die die Knöchelhaut wundreiben könnte, was bei den Kipp- und Rollbewegungen des Schiffes nicht leicht sein konnte. Vielleicht gewöhnt man sich daran. Vorn auf dem Deck ging ich in diese Leere. Diese althergebrachte Qual mit der Stange wurde durch eine andere Art der ungemein modernisierten Pein noch vergnüglicher. Passagiere und Matrosen zogen neugierig um mich herum. Sie behandelten mich wie ein in die Falle gegangenes Tier. Sie nahmen mich in Augenschein und beäugten mich ausführlich. Ich war ihnen als Augenweide für ihre perverse Bosheit ausgeliefert. Das war mindestens der Pranger. Mir tun die kläglichen Mörder leid, die in den überseeischen Städten geschnappt werden und für die diese gemischten Foltern die Regel sind. Was für eine verzweiflungsvolle Rückfahrt. Wie lang müssen ihnen die Tage unter den erbarmungslos prüfenden, schaulustigen Blicken werden? Wie stechend diese Stunden, in denen man nicht einmal Mitleid genug hat, um sie einen Augenblick allein zu lassen, allein mit ihrer Niedergeschlagenheit. Ach, warum verweist man nicht die Unglücklichen nach unten in den Frachtraum? Ein dunkler Kerker oder was man sonst will, nur nicht die angstvolle Kettenstrafe auf Deck. Warum, aber warum den qualvollen Weg zur Guillotine noch barbarisch verschärfen? Natürlich verstärkte sich das unangenehme Erlebnis für mich nicht so sehr. Ich kehrte nicht zurück, um Daibler ausgehändigt zu werden. Es traf mich vor allem dadurch, dass es mich einige zusätzliche barbarische Sitten kennenlernen ließ, gegen die die dem Henker Geweihten nicht Beschwerde führen können. Vielleicht ist es nicht schlecht, dass diese barbarischen Grausamkeiten ab und zu jemanden treffen, der sie denunzieren kann. Ich habe das Recht verdient, meine Stimme für das menschliche Vieh zu erheben, das zum nationalen Schlachthaus zurückgebracht und noch dazu gefoltert wird. Allerdings muss man sich sagen, dass die grausamsten Vorfälle seltene Empfindungen hervorbringen, die man ungelegen genießt. Wo Schatten ist, da ist auch Licht. Übrigens sollte der erstbeste Mensch gelegentlich das erleben können, was einfache Verbrecher erleiden müssen. All das war doch nur ein ziemlich grober Scherz. Ich hatte mich wieder aufgerichtet, saß jetzt auf dem nassen, glatten Deck und bot den Schaulustigen die Stirn. Die spaßliebenden Schiffsjungen waren nicht die hartnäckigsten. Es gab die herumstreichenden Touristen, die leise miteinander sprachen und sich verachtend und angeekelt gaben. Ein Engländer, der den weißen Helm mit dem grünen Schleier trug, näherte sich. Er führte eine Milady am Arm, die über diese im Programm nicht angekündigte Unterhaltung mit ihren langen Zähnen lächelte. »Sie, Schurke, was haben Sie denn gemacht?«, fragte der Gentleman. Dann sprach ich mit langsamer, bedeutungsvoller und tiefer Stimme, »Ich habe eine alte Frau in 13 Stücke geschnitten und Kopfschmerzen habe ich dabei bekommen.« Che quando mi vide non gripo come a gatto non è che staccio fatto che non mi può vedere io t'ho amato tanto si t'amo tu lo sai io ti voglio bene assai ma tu non pensa a me, io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. La notte tutta dormono, ma io che può dormire, pensando a nenna mia ma senta scivoli li quarti d'ora suonano a una, due, a tre io ti voglio bene assai ma tu non pensa a me io ti voglio bene assai ma tu non pensa a me. Guardami in faccia e vide come son garradutta, sì che paliente brutta non è la mia per te. Cusuta fila doppia, cu te m'vedarrai, io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Quando so fatto cenere, tanno mi chiagnerai, sempre ti mannarai, non illumia addossa, la fossa mia tua rap, l'amma ti ruvarai. Io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me. Auf hoher See. Das französische Schiff La Gironde der Messagerie Maritime, an dessen Bord ich mich so unbequem eingerichtet befand, fuhr über Port Said und Alexandria nach Marseille. Je weiter wir auf hohe See kamen, desto mehr legte sich der Wind. Der ganze Tag war still und der Abend einer dieser Abende, an denen alle auf Deck zusammenkommen. Die Anwesenheit eines auf dem Vorderdeck gefesselten Mannes war bis hin zum Tisch der ersten Klasse gedrungen. Vermutlich war mein Name weitergegeben worden. Nach dem Abendessen kam ein sehr eleganter Herr in den 50ern mit wallendem Bart zu mir zu Besuch und rief mit sehr zorniger Stimme: »Ich weiß, wer Sie sind!« Er ereiferte sich, gestikulierte und trommelte die Passagiere zusammen, indem er sagte, ich sei eine Art Anarchist und das Beste sei, mich über Bord zu werfen. Ins Wasser mit dem Anarchisten! In der komischen Überspanntheit eines blutgierigen Bourgeois überhäufte er mich mit Dummheiten und zwar mit einem so großen Aufwand an drolligen Schimpfwörtern, dass ich mit schallendem Gelächter erwidern musste. Es war sicher nicht der passende Augenblick, um die mir am Herzen liegende Idee darzulegen, die sich außerdem nur ungefähr durch das Wort Anarchie erklären lässt. Mein Benehmen steigerte die Wut des alten Herrn aufs Höchste. Aus Angst vor einem Schlaganfall mussten seine Freunde ihn mit Gewalt entfernen. Als wir am folgenden Tag Port Said anliefen, ging dieser vornehme Tollwütige mit weiteren Gepäckstücken an Land. Und der Kapitän, nachdem er von diesem lächerlichen Streich gehört hatte, war damit so wenig zufrieden, dass er mir die Ketten abnehmen ließ. Es wunderte ihn, dass man einen wehrlosen Menschen provozieren konnte. Ist das nicht doch immer so gewesen? Dieser Kapitän war ein naiver und gutmütiger Mann, ein ungehobeltes und gutes Kind, der 10 Jahre lang durch die chinesischen Meere gefahren war. Er gab mir eine Kabine, erlaubte mir, nach Lust und Laune herumzugehen, und als er bemerkte, dass mein von den Janitscharen zerbeulter Hut sehr auffällig war, war er so höflich, mir einen nicht allzu abgenutzten Filzhut anzubieten. Ich habe diesen grauen Filzhut aufbewahrt, den Hut des guten Kapitäns. 10 Tage lang war es eine schöne Reise auf diesem großen See unter blauem Himmel. In den sternklaren Nächten vergaß ich für Stunden, dass ich ins Gefängnis steuerte. Als Vorposten der Pyramiden passierten wir das immer noch junge Alexandria, dann die hellviolette Insel Kreta am Horizont, das wechselnde Panorama des Meeres und die immer wieder auflebende Freude der freien Fahrt. Bald würde ich darauf verzichten müssen. Als ich die wilde Natur am Fuße der Berge Kalabriens erblickte, nahm ich die Ironie meiner Lage noch schärfer wahr. Am selben Abend fuhren wir die italienische Küste entlang, durch die Meerenge von Messina, wo der Ätna schnarchend schläft. Die Fischerboote lagen ganz in der Nähe des Dampfers. Man konnte in den Dörfern die Bauern sehen, die von den Feldern zurückgekehrt waren. Mich packte ein unerbittliches Verlangen, als ich die Küste so nah fühlte, und die Lust erfasste mich, mich ins Wasser zu stürzen und zum Ufer zu schwimmen, um meine Freiheit wieder zu erobern. Aber zu viele Leute waren an Bord noch wach, die sich über die Reling beugten und aufmerksam hinausschauten, und die Nacht wurde nicht dunkel. Vielleicht kamen mir auch die Bedenken eines Gefangenen auf Ehrenwort. So viele Vorurteile, die den Geist nicht mehr belästigen, lähmen doch immer noch unsere Aktion. Man zögert. Das, was man Ehrgefühl nannte, wird zur Gewissensfrage. Damit der außergewöhnliche Wärter, der ein guter Mensch war, nicht den geringsten Ärger bekommt, verzichtet man, ohne sich zu wehren, auf das einzige Gut, das dem Leben Wert gibt. Die Besiegten haben Kleingeld für die letzten Geschäfte, bei denen sie geprellt werden. Die Stunde verging. Es war nicht mehr möglich, etwas zu riskieren. Die ländliche Küste verschwand. Wir passierten die Meerenge wieder, die sich zwischen den Charybdis- und Scylla-Klippen unheildrohend eröffnet. Bald sollte das Mittelmeer wieder wie eine schöne, einlullende See aussehen. Tage und Nächte, deren Zauber einen wiegt. Wir umschifften die Insel Sardinien und an einem hellen Morgen tauchte Marseille vor uns auf. Als das Schiff nahe bei dem Anlegeplatz La Joliette vor Anker gegangen war, betraten zwei Figuren im Gehrock die Brücke und ließen den Kapitän holen, der sie mir alsbald vorstellte. Der Erstere war ein Vertreter des Innenministeriums und damit beauftragt, mir mitzuteilen, meine Festnahme in Jaffa sei nicht gesetzmäßig. Folglich setzte man mich auf freien Fuß. Der andere, der im Dienst der Justiz stand, fügte ganz einfach hinzu: Ja, aber da Sie hier sind, muss ich Sie festnehmen. Ein räudiges Schaf. In dem großen Hof, in den ich geführt wurde, waren ungefähr 40 Männer, die auf und ab gingen oder in kleinen Gruppen an sonnenbestrahlten Stellen hockten. Ein Wärter mit prüfendem Auge ließ den klappernden Rosenkranz eines Schlüsselbundes durch seine Finger gleiten. Meine Ankunft erregte ein größeres Aufsehen. Man umschwärmte den Ankömmling und überhäufte ihn mit Fragen. Wie lange sollte er sitzen? Was haben Sie verbrochen? Schwindelei oder Erpressung? Eine kleine Arbeit mit dem Messer? Man sprach auch von Vergewaltigung. Die Häftlinge verlangten nach meinen Titeln. Gehörte ich zur Gaunerwelt oder war ich ein Raubmörder? Und ich antwortete: Es kommt darauf an. Diese weise Antwort brachte mir die Sympathie eines alten, rückfälligen Ganoven ein, der sich gleich als mein Kumpan betrachtete. Er zog mich von den anderen fort und sagte zu mir: Nimm dich in Acht, Alter. Wieso? Ja nun, wenn du etwas in den Taschen hast, Brot oder noch Tabak, dann wird es dir geklaut. Es wäre besser, wenn du es mir anvertrauen würdest. Unter Kavalieren versteht man sich doch. Ich war vor 12 Jahren Notar. Ach so? Außerdem sehe ich sehr wohl, fügte er in einem anderen Ton hinzu, mein lieber Herr, dass wir uns verstehen werden. Diese Leute gehören nicht zu unserer Gesellschaft, es sind lauter Tunichtsgute. Ich werde Ihnen meinen Fall erzählen, ich bin unschuldig. Und der gute Mann machte sich daran, mir sein Unglück bis in die kleinsten Einzelheiten zu schildern. Er war ein kleiner Greis mit schlauen Augen, tänzelnder Redeweise und den Bewegungen eines Diebes. Ein seltsamer Typ von einem Fachmann. Er hatte bestimmt wenig banale Abenteuer erlebt. Er war ein Künstler in seiner Art und ich stellte ihn mir gerne in pittoreske Geschäfte verwickelt vor. Er dachte aber nur daran, seine Unschuld zu beweisen. Seinen Reden nach war er ein ehrlicher Kleinbürger, hinter dem böse Feinde her waren. Auf das Gesetz hatte er immer geachtet. Das ist etwas Heiliges, mein lieber Herr. Willkürlich verdarb er seinen Stil und verleugnete sein Leben. Der alte Schwindler wurde zum verschämten Dieb. Ich begann ihn zu verachten. Eine Art Athlet mit wilder Miene schloss sich uns an. »Dieser da ist ein Freund«, sagte mein Kumpan. »Der Arme hat auch kein Glück gehabt.« »Ach, Monsieur, wenn Sie nur wüssten«, meinte dieser, »wie ungerecht es war. Mein Boss hat sich auf das Messer gestürzt, ein Messer, das ich zufällig in der Hand hatte, und er hat sich wehgetan. Bin ich schuld daran? Nun, Sie haben mich verurteilt, zu 6 Monaten. Das ist wirklich ungerecht. Trotzdem habe ich Ehrgefühl. Ich gehöre nicht zum Pöbel. Ich, Monsieur, greife die Bosse nicht an.« Andere Häftlinge kamen zu uns. Wir gingen langsam um den Hof herum, ein wenig gegeneinander gedrängt, und dieser Spaziergang machte mich aus verschiedenen Gründen nervös. Die meisten dieser Männer traten als Opfer ohne Rachegefühl auf. Instinktiv neigten sie sich vor der Autorität, dem Eigentum und dem Gesetz. All diese Parias duckten sich. Gerade diejenigen, die sich zu einem Diebstahl bekannten, die ein paar Schuhe oder eine Hammelkeule aus der Auslage gestohlen hatten, als sie mit leerem Magen und nackten Füßen leben mussten, gerade die suchten nach Entschuldigungen. Fast hätten sie von der Polizei noch gut gesprochen. als ein Straßenjunge, der, glaube ich, wegen Landstreicherei festgenommen worden war, als einziger ausrief: »Nein, ich habe die Nase voll von den Bullen«, erwiderte ein anständiger Taschendieb unter allgemeiner Zustimmung kategorisch: »Es muss doch aber doch Gendarmen geben.« Diesen erniedrigten, unschönen Haltungen gegenüber verheimlichte ich nun meinen Ekel nicht mehr. Taten sie nicht gerade deswegen so fromm, weil sie mich für einen feinen Herrn, vielleicht für einen zweifelhaften Bankrotteur, aber trotzdem für einen gewissenhaften Menschen hielten? Nun, wenn es so war, dann war es verfehlt. Und ich erklärte ihnen sehr schnell, Ehrlichkeit sei nichts anderes, als sich selbst gegenüber aufrichtig zu sein und man müsse für seine Handlungen einstehen. Empfinde einer, dass er nicht wie ein Schwachkopf oder wie ein Irrsinniger, sondern im Gegenteil bewusst gehandelt habe, dann solle er stolz behaupten, das habe ich aus dem und dem Grund getan, weil ich in Not war und keiner mir die Hand reichte, weil ich ausgebeutet wurde und mein Ausbeuter mir übel wollte. Ich habe das getan und ich habe Recht getan. Das ist die Ehre. Der Wächter war näher gekommen und schon redete er mich barsch an. »Hey, Sie, der Lange da, der große Redenheld, hetzen Sie Ihre Kumpanen nicht auf, wollen Sie nicht den Mund halten. Was sind denn das für herausfordernde Blicke? Kommen Sie mit zum Herrn Direktor.« Ich folgte ihm bis zum Oberwärter und die Angelegenheit wurde schnell geregelt. »Wieso?« sagte der Chef mit strenger Stimme. »Hier sind Unglückliche, die freilich unrecht gehandelt haben. Eine schlechte Tat ist so schnell vollbracht. Aber nicht all diese Kerle sind verdorben. Sie sind nicht unrettbar verloren und jetzt wollen Sie sie mir verderben? Los, in die Zelle mit Ihnen!« So wurde der kriminelle Schriftsteller, der ich bin, von den gemeinrechtlichen Verbrechern getrennt. Sie hörten 17 Grad vorgelesen. Mit dem vierten Teil von Leben ohne zu warten. Von Massa nach Jerusalem. Von So Daxa. Die deutsche Erstausgabe von So Daxa, Leben ohne zu warten, in der Übersetzung von Gerd Bauer, ist erschienen 1984 bei Nautilus Nemo Press, verlegt von Hanna Mittelstedt. Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.